Aufgabe 3D. Telefonnummer. Ihre Telefonnummer. Wie ist Ihre Telefonnummer? 25, 88, 86. Ist 25, 88, 86. Meine Telefonnummer ist 25, 88, 86.